Die Forderung hat Sprengkraft. Ungarn soll vorübergehend oder auch für immer aus der Europäischen Union ausgeschlossen werden, sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn in einem Zeitungsinterview. Der CDU-Europaabgeordnete Herbert Reul ist perplex. Er sei darüber total überrascht. Asselborn ist ein Mann, der für klare Worte bekannt ist und auch dafür geschätzt wird, sagt Reul. In der Bewertung teile ich ja viele kritische Anmerkungen gegenüber dem ungarischen Regierungschef. Das, was der da macht, ist nicht in Ordnung, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Am Freitag treffen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu einem Sondergipfel. Dabei soll es eigentlich darum gehen, wie die 27 EU-Länder ohne Großbritannien in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Die mediale Breitseite von Asselborn gegen Orbán könnte die Stimmung schon im Vorfeld eintrüben, meint Reul. Also ich bin kein Freund von öffentlichen Streitereien, wenn es nicht notwendig ist, denn das führt dazu, dass die europäische Gemeinschaft nur weiter auseinandergetrieben wird. Brexit, Flüchtlingskrise, Terrorismus. Es gibt derzeit viele Schwierigkeiten in der Europäischen Union, die Lösungen verlangen. Es braucht aber gute Vorschläge, fordert der CDU-Europaabgeordnete Reul. Vorschläge, die keine Chance auf Realisierung haben, sind idiotisch, die verwirren nur. Ganz anders sieht das der SPD-Europaabgeordnete Knut Fleckenstein, ein Parteikollege von Jean Asselborn. Ich habe Sympathie für solche Gedankenspiele, sagt Fleckenstein, auch wenn sie derzeit nicht wirklich realistisch sind. Wenn wir selbst unsere Werte nicht ernst nehmen, dann können wir auch nicht von anderen verlangen, dass sie zu diesen Spielregeln kommen. Über Orbán und seine umstrittene Flüchtlingspolitik muss geredet werden, fordert die Grünen-Europaabgeordnete Rebecca Harms. Vor allem über die Art, wie die ungarische Regierung die Außengrenze zu Serbien mit Zäunen und Stacheldraht dicht macht, meint Harms. Für mich ist die richtige Antwort darauf, und da soll Asselborn ansetzen, eine gemeinsame Verantwortung für ein rechtsstaatliches Management unserer Außengrenzen. Mehr Offenheit in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik fordert auch der CSU-Europaabgeordnete Manfred Weber. Auch die Osteuropäer hätten das Recht, ihre Position einzubringen. Wir werden in Europa Probleme nur dann lösen, wenn wir uns zusammensitzen und miteinander reden und Kompromisse suchen. Ungarn drin behalten oder rauswerfen, diese Frage stellt sich derzeit gar nicht, meint der CDU-Europaabgeordnete Herbert Reul, weil ein Rausschmiss derzeit rechtlich gar nicht möglich ist. Laut EU-Vertrag kann ein Land nur selbst entscheiden, die Europäische Union zu verlassen, siehe Großbritannien. Um die Möglichkeit eines Rausschmisses zu schaffen, müssten die Verträge geändert werden. Doch dafür braucht es Einstimmigkeit. Und die ist nicht zu erwarten, weil allein schon Ungarn dagegen wäre, meint der CDU-Europaabgeordnete Herbert Reul. Im Moment interessiert mich mehr, wie wir die europäischen Staatschefs zusammenhalten. Und zwar für gemeinsame Projekte, damit die Menschen auch ein Gefühl haben, wir kriegen was hin.